Ja, also der Titel lautet Kritik des akademischen Marxismus. Und ja, das Erste, was mir dazu zu dem Titel einfiel, war eben mich zu fragen, was ist akademischer Marxismus und gibt es einen Marxismus außerhalb der akademischen Lehre oder Universitäten? Wenn man sich die Klassiker alle mal anguckt, also die neueren, Adorno, Horkheimer, mein Lehrer Johannes Anjoli, der also sein ganzes Leben lang an der Uni verbracht hat. Und wenn man dann noch selbst Karl Marx hinzuzieht, der war zwar nicht an der Uni angestellt, das hatte seine Gründe in der 1848er Revolution. Aber dass der nicht akademisch gearbeitet hätte, kann man eigentlich auch nicht sagen. Also als er das Kapital schrieb oder so, den ganzen Tag in Bibliotheken verbracht, exerpiert. Ich fange jetzt mal ganz einfach kurz an mit so einem kleinen historischen Überblick über das, was Akademismus eigentlich ist und die ersten Akademien. Soweit ich weiß, stammt von Platon und die Methode, die er dort entwickelt hat, um Philosophie zu verbreiten, also zu lehren, die nennt man die sokratische Methode, und das ist alles andere, finde ich, als schlecht, und das könnte man sich heute noch ein Beispiel nehmen. Und dann die noch berühmtere, also da, wo das Wort Akademie direkt herkommt, die von Aristoteles, die eben bis ins Jahr 500 bestanden hat, um dann von dem Byzantinismus geschlossen zu werden, die also für Jahrtausende eigentlich das Nonplusultra alles philosophischen Wissens versammelte. Deswegen ist es erstmal etwas erstaunlich, dass es diese Redewendung wird, ach, das ist ja bloß eine akademische Diskussion. Und um es mal etwas überspitzt zu formulieren, also würde es mir erstmal darum gehen, zu zeigen, dass also wenn jemand in diesem Sinne so aversionsmäßig sagt, also das ist ja bloß akademischer Marxismus, dann würde ich das erstmal sagen, ja, was du, diese Aversion, die beruht schon auf einem bestimmten Grundverständnis von Wissen, von Wahrheit, von Vernunft, dass eben das akademische Diskutieren, das Diskutieren um bestimmte Begründungszusammenhänge, um Fragen nach bestimmten Begriffsinhalten wie Vernunft, wie Wahrheit, dass das eben praktisch schon als akademisch, dass das jetzt schon als akademisch denunziert wird, eigentlich schon ein Moment, dass man heutzutage kritisieren müsste, weil dann nämlich dann eben nicht akademisch ist, dann so ein, wird dann so gemeint, dass das eben nicht praktisch relevant ist. Und worum es mir jetzt heute zum Teil darum geht, ist, dass vielleicht, ja, ist zwar kurz der Abend, aber zeigen zu können, dass dieser Praxisfetisch, dieses Gegenüberstellen von praktischem und akademischem Diskurs oder so, schon in sich ziemlich verkehrt ist. Was jetzt nun unsere heutige Zeit, also unsere heutigen Universitäten von den aristotelischen und platonischen Akademien noch unterscheidet, ist natürlich auch was, und vor allen Dingen auch in der Geschichte, ist jetzt eben, dass nach der aristotelischen Akademie, ich habe den Byzantismus schon erwähnt, man muss dann auch noch den Augustinismus hinzuziehen im westlichen Abendland, dass dann eben alles das, was Vernunft und Wahrheit betraf, natürlich kirchlich organisiert war. Und dann taucht im Anfang des 12. Jahrhunderts eigentlich für mich der Erste auf, der versucht, in Paris, Peter Abelard hieß der, der versucht, eine also Logik und Philosophie neu unabhängig von der Kirche zu fassen und gründet praktisch in Paris eine eigene Universität, also eine Gegenuniversität, alternative Uni, wo er Logik lehrt. Das heißt, im Grunde bedeutet, wenn man das jetzt weiterverfolgt, ich gehe jetzt nicht die ganze Geschichte der Universitätsentwicklung durch. Universität heißt eigentlich vom Anspruch her, unabhängig vom Staat, unabhängig von der Kirche, nach Wahrheit zu fragen und sich nicht von diesen Institutionen beeinflussen zu lassen in seinem Denken und in dem, was man für wahr hält. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass eine Kritik des akademischen Marxismus oder der akademischen Disziplinen überhaupt da so formulieren, dass die eben diese Unabhängigkeit verloren hätten. Unabhängigkeit, die Abhängigkeit von der Kirche ist natürlich so nicht mehr gegeben. Vom Staat, ich will das jetzt nicht ausführen, glaube ich auch nicht. Und trotzdem bleibt natürlich so ein Unbehagen, dass, wenn man sich das, was die Universitäten die letzten 50, von mir aus auch 100 Jahre produziert haben, irgendwie nicht längst, also von, wenn man das philosophisch betrachtet, von mir aus auch theologisch, aber wenn man das betrachtet von der Reflexionsebene her, eben nach der Frage, was ist Wahrheit, wie ist wahre Erkenntnis möglich, was ist Logik, wie in welchem Zusammenhang steht Logik zur erfahrbaren Wirklichkeit, zur erfahrbaren sinnlichen Welt. Diese Grundsatzfragen, die Jahrtausende lang gestellt wurden und natürlich unterschiedlich beantwortet sind, die werden heute in dieser Form nicht mehr gestellt. Das ist natürlich unbefriedigend. Und die Frage ist natürlich, obwohl es stimmt einfach auch nicht in dieser Verallgemeinerung, denn Adorno und Horkheimer hatten einen Professorenlehrstuhl, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg inne. Das wurde an diesen Universitäten also durchaus gefragt nach diesen Voraussetzungen des Denkens. Aber es gibt, also jetzt will ich mal auf Marx nochmal zu sprechen kommen. Es gibt eben, wenn man jetzt sich das Kapital mal ansieht, ich weiß ja nicht, ob das jeder gemacht hat. Der Marx hat behauptet von sich, er ginge strikt wissenschaftlich vor. Aber jeder, der heute also Wissenschaftstheorie betreibt oder Volkswirtschaftslehre lehrt oder studiert hat, findet ungeheuer viele Stellen in diesem Hauptwerk von Marx, wo er sagen würde, ja, das ist ja alles unwissenschaftlich, das haben wir längst überholt. Und ja, dass das ein Irrtum ist, dass eben die Form, wie Marx versucht, unsere gesellschaftliche Wirklichkeit zu beschreiben, dass die etwas mit diesen philosophischen Grundfragen, die seit Platon, natürlich noch etwas vor Platon, aber seit der griechischen Antike gestellt worden sind, dass die dort mitbehandelt werden. Und dass dieses Übertranszendieren des Wissenschaftlichen, der wissenschaftlichen Denkform, die Marx natürlich ständig auch mal immer wieder anwendet, dass die mit in der Darstellung selbst mit reflektiert wird, das hat Marx natürlich übernommen, und zwar von Leuten wie Kant oder Hegel. die eben auch von sich, also Kant wollte ja im Grunde, fragt ja im Grunde danach, warum ein Mann, also ein Naturwissenschaftler wie Newton zu objektiv gültigen Erkenntnissen kommen konnte und kam damit dann zu einem bestimmten Ergebnis, dass das die Existenz eines Transzendentalsubjekts voraussetzt, in denen die bestimmten Kategorien a priori mit der reinen Vernunft verankert sein müssen, die eben vor aller Erfahrung vorhanden sein müssen. Jetzt in aller Kürze. Hegel fand das nicht ganz so gut, hat das kritisiert, und Marx ging auf Hegel nochmal ein und kritisierte das auch nochmal. Aber keiner von diesen drei genannten hier wäre irgendwie auf den Gedanken gekommen, nicht wissenschaftlich zu argumentieren, denn das Wissenschaftliche war immer präsent in dem, was wir uns heute unter Wissenschaftlichkeit vorstellen. Und was für mich Spannende ist, jetzt eben zu zeigen, was für eine Entwicklung gab es nach Marx bis heute in diesem, ich sag's mal, wissenschaftlichen Diskurs, der uns praktisch heute von diesen Fragen, die für Marx, Hegel und Kant noch selbstverständlich waren, dass die mit reflektiert werden müssen, dass die heute praktisch intuitiv von uns allen als unwissenschaftlich oder metaphysisch oder theologisch beiseite gedrängt werden. Um jetzt das mal wieder auf den akademischen Marxismus zu beziehen, da gibt es eben diesen wissenschaftlichen Sozialismus seit Anfang der 1970er Jahre oder so, der eben versucht, diese Stellen bei Marx zum Beispiel, die noch auf Hegel zurückverweisen, die eben solche Fragen nach den Begriffen, die unsere Erfahrung mit dieser Welt, unsere sinnliche Erfahrung übersteigen, der Metaphysik zuzurechnen, die wir als überholt zu betrachten, nicht nur geneigt sind, sondern wenn heute jemand irgendwie mit diesem metaphysischen Kram kommt, gibt es dann sofort so eine instinktive Abzirkelung, wie das einer nannte, auf den ich auch gleich zu sprechen komme. Um das jetzt mal abzuschließen, diesen Teil, eher historisch-geschichtlichen Teil, also dass diese Fragen nach Erkenntnis, nach Wahrheit, nach Vernunft, nach Begrifflichkeiten, nach der Natur von grundlegenden Begriffen, die aller Erfahrung vorausgehen, oder aber auch nicht, man kann sich natürlich darüber unterhalten, ob die nicht doch irgendwo in Erfahrung liegen, kommt man nicht weiter, wenn man jetzt behauptet, dass das Akademische oder das Schlechte an dem akademischen Diskurs oder an den universitären Diskursen darin liege, dass jetzt dort die Mächtigen in der Wirtschaft oder im Staat so viel Einfluss auf diese Universitäten haben, dass dort gar nicht mehr unabhängig von diesen Institutionen gelehrt werden könnte. Man kann ja, es wird auch öfter die Behauptung aufgestellt, dass eben dort praktisch statt wie früher die Kirche, heute der Staat das bestimmt, was wissenschaftlich erforscht werden kann oder nicht. Oder wissenschaftlich erforscht wird nur das, was der Wirtschaft nützt und so weiter. Ich halte das nicht für sonderlich korrekt. Ich würde behaupten, dass selbst wenn der Staat keinen, der nimmt natürlich Einfluss, aber selbst wenn der Staat keinen Einfluss nehmen würde, würde die Wissenschaft zumindest, soweit sie über die Naturwissenschaften hinausgeht, also Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften, wie immer man das nennen will, die würden nicht viel anders aussehen, als sie heute aussehen. Meine Grundthese jetzt in der Hinsicht, das, was ich vorhin das Spannende nannte, was ist seit Marx passiert, ist, dass die Gesellschaft sich in sich so weit gewandelt hat, dass in den Universitäten oder überall dort, wo reflektiert wird auf die Wirklichkeit, auf das, was uns unsere Wirklichkeit ausmacht, dass dort gesellschaftliche Kategorien reflektiert werden, deren metaphysischer Gehalt nicht mehr mitreflektiert wird und dass praktisch die Universitäten wirklich unabhängig sind. Sie können, also oft sind sie es nicht, aber selbst wenn sie völlig unabhängig wären von wirtschaftlichen Machtblöcken, vom Staat, von Kirche, von sonstigen Institutionen, würde an diesen Universitäten auch nicht viel weiter gedacht werden als bisher, als was heute gedacht wird in ihnen. Das hört sich jetzt alles etwas ja, metaphysisch, spekulativ, begriffslogisch an, aber das will ich versuchen jetzt mal zu zeigen, was ich damit meine, dass die Gesellschaft auf sich selbst zwar reflektiert, aber in falscher Form. Und dass also Kritik, Wissenschaftskritik oder Kritik des akademischen Marxismus oder was wessen auch immer, versuchen müsste, dahinter zu kommen, was die Gesellschaft, wenn sie denken könnte, denkt. Also. Ich kann jetzt mal ich habe hier zwei Bücher zum Erwerben mitgebracht. Das eine ist von mir, geht offiziell über Freiheit und Souveränität und ist eine Kritik der Existenzphilosophie Jean-Paul Sartres. Es führt nicht in die Irre, aber letztlich versuche ich dort, das, was ich jetzt heute Abend in gedrängter Form auch machen möchte, auch zu machen. Und hier brauche ich allerdings 295 Seiten, bis ich auf den Kern der Sache zu sprechen komme, weil da eben sehr viel Voraussetzungen erst abgearbeitet werden müssen. Ich probiere es einfach mal mit einem Sprung. Und dieser Sprung führt auch, glaube ich, oder hoffentlich dazu, das in das Thema Wissenschaftskritik alles reinzupacken. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Aber ich probiere es mal. Wenn Marx anfängt im ersten Band des Kapitals auf den ersten Seiten, dann sieht man vier verschiedene Wertformgleichungen hintereinander gestellt. Ganz kurz zusammengefasst, was soll das Ganze? Marx zeigt hier, dass wenn Leute tauschen, Waren tauschen, Geld immer schon da ist. Ob das Geld jetzt empirisch erscheint oder nicht, ist völlig gleichgültig. In dem Augenblick, wo eine Ware zum allgemeinen Äquivalent von anderen wird, ich will jetzt keine Zitatenhuberei betreiben, denn das wäre eine Form von akademischem Marxismus, die man natürlich kritisieren müsste, dass man jetzt irgendwie ständig da zitiert. Aber worum es mir geht, ist, dass Marx zeigt, dass im Tausch Geld enthalten ist, ohne dass es tatsächlich empirisch erscheint. Und da ist etwas, ein drittes, ein allgemeines Äquivalent, das etwas gleichsetzt, was nicht gleich ist. Denn die Waren, die getauscht werden, müssen verschieden sein. Und dieses abstrakte Dritte, das nicht erscheint, bekommt im Jahre 600 vor unserer Zeitrechnung oder so, eine empirische Form. Es erscheint als Münzgeld, als Geld, als Währung. Und dieser Übergang davon, dass ein gedachtes, ein rein nur im Denken existieren könnendes Äquivalent eben die Ware, die ich von dir kriege, ist genauso viel wert wie die Ware, die ich dir übergebe. Dieses Wertdingen, das ist ein reines Gedankending. Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, und das steckt alles drin, ist in jedem Tausch da und erscheint aber als etwas anderes, als etwas, was es eben gar nicht ist, nämlich nicht als Gedankending, sondern als Ding. Das versucht Marx dann im vierten Teil dieser Wertvergleichung, im berühmten Fetischkapitel, aufzulösen, wo er dann meint, das sieht so aus. Ja, ich nehme ein anderes Beispiel als er, als ob der Allgemeinbegriff Tisch, also der Tisch als solche, sich auch nochmal existiert, neben den konkreten Tischen. Marx hat das mal am Beispiel des Löwen, an anderer Stelle am Beispiel des Löwen gemacht. Das Gedankending, der Löwe, existiert praktisch. Bei den Waren existiert das Geld, das Gedankending Geld, Wert, existiert neben, außerhalb dessen, was Geld wirklich ist. Als was Geld wirklich erscheint. Und dieses Gedankengang, das, was Wert ist, was Marx dann als Wert bezeichnet, dass ein Gedankengang ist, aber als Gedankengang natürlich nur in empirischer Form erscheinen kann, aber als ein ganz anderes, als ein konkretes und nicht völlig abstraktes. Das ist das ganze Geheimnis des Waren, der Warenform und des Kapitals. Und dieses Geheimnis lässt sich in seit Marx in wissenschaftstheoretisch oder logisch einwandfreien Begriffen nicht mehr fassen. Weil dieses Geheimnis, dieses Gedankending, wird direkt der Metaphysik oder der Spekulation des reinen Gedankendings zugeordnet, kann nicht empirisch gefasst werden. Empirisch gefasst werden kann natürlich nur das Geld, das ich auf dem Konto habe und in der Geldbörse. Und das Problem all dieser Sachen ist eben, dass dieses Gedankending Geld ja immer noch bei uns herumspukt. Wenn wir, jetzt muss ich wieder einen ziemlichen Schritt machen in die Wissenschaftslogik oder in die Geschichte der Logik, wenn wir ein Ding als für sich selbst Gleiches, als im Satz der Identität, ja auch auf Aristoteles und so weiter zurück, wenn wir ein Ding, das Glas hier, als Glas bezeichnen, setzen wir voraus, dass dieses Ding sich zumindest, solange ich es in der Hand halte, unverändert bleibt, dass es sich selbst gleich bleibt. Dieser Satz der Identität wird mit so ab dem 12., 13. Jahrhundert, ich verweise nochmal auf Abelard, wird dieser Satz der Identität zum zentralen Satz, wie Wissenschaft vorgeht, empirisch vorgeht. Bei Aristoteles war das noch anders, der sprach immer nur vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Das hat seine Gründe, warum er diesen Satz der Identität noch nicht fassen kann. Aber und jetzt komme ich zu dem, was eben unsere heutige Form wissenschaftlich zu denken von der aristotelischen oder platonischen unterscheidet. Wir fassen diesen Satz der Identität mathematisch im Existenzaxiom oder sonst wie, es gibt ein paar andere noch, aber das heißt, wir kennen, und das geht so kurz nach Marx oder mit Marx, 1850 oder so geht das los, mit dem Auguste Comte, und geht dann weiter dass es für uns praktisch in der Wissenschaft nur noch zwei Dinge gibt. Mathematik, Deduktion, deduktive Logik und Induktion, das heißt empirische Verfahren, in der wir mit Hilfe des Satzes der Identität Dinge festklopfen, messbar machen, berechenbar machen, praktikabel machen. Und diese, das nennt man eben Positivismus, dieser Positivismus reicht uns aus, um die Welt zu erkennen. Alles andere, was darüber hinausgeht, also wer die Frage stellt, wie kommt es zum Beispiel überhaupt erst dazu, den Satz der Identität so denken zu können, wie wir das tun, in so einer mathematisch-formal-logischen Folgerichtigkeit, in solchen Wenn-Dann-Beziehungen, das ist neu, das entsteht, und das ist die andere Sache, das entsteht mit dem Kapital. Und der das behauptet, der heißt Alfred Sohn Redl, auch einer, ja, dem man akademischen Marxismus so in dieser Form nicht vorwerfen kann, aber der eben in den 70er Jahren genau in diesen akademischen Diskursen eine ziemliche Rolle gespielt hat, weil es nämlich darum die Frage ging, was hat nur Naturwissenschaft eigentlich mit dem Kapital zu tun, was hat unsere Art und Weise zu forschen, was hat unsere Art Wirklichkeit zu fassen, mit dem Kapital zu tun, ist eben Objektivität, die wir immer zugrunde sind, Messbarkeit, Berechenbarkeit, ist das unmittelbar verknüpft mit der Entstehung des Kapitals oder nicht? Und was zu zeigen wäre, oder was Sohn Redl versucht da zu zeigen, ist eben, dass mit dem, was Marx auf den ersten Seiten beschreibt, das Geld schon im einfachsten Tausch steckt, logisch nicht immer schon drin ist. Dass man es einfach nur ein paar Umformungen bedarf, damit es auch empirisch erscheint. Aber empirisch ist es dann was ganz anderes als das, was wir als Wert denken. Dass mit der Entstehung dieses Geldes in dieser Form, da muss man natürlich jetzt noch viel mehr machen, was heißt, hat das mit dem Kapital zu tun, mit der Kapitalakkumulation, dass dort die Bedingung der Möglichkeit steckt, naturwissenschaftliche Gesetze überhaupt entdecken zu können. Das ist nämlich auch ein Mysterium, was bisher noch nicht gelöst worden ist, warum gerade im westlichen Abendland nur dort naturwissenschaftliche Gesetze oder Mathematik so formalisiert worden ist, wie es dort geschehen ist. Das ist in allen anderen Gesellschaften nicht passiert. Also die Hauptaufgabe wäre eben eines nicht akademischen Behandlung von Marx nachzuzeichnen, zu versuchen, wie in dem, was wir unter Wert verstehen, gleichzeitig das konstituiert wird, generiert wird, was wir unter Identität verstehen. Und das macht eben die Bedeutung der Kritik der politischen Ökonomie aus. Was eben dann dazu kommt, ist ja noch viel mehr, weil ja eben da Ungleiches getauscht wird, wird ja eben, also diese Tauschakte vollziehen sich ja nie jenseits, also nicht nur im Äquivalenzprinzip. Das Äquivalent wird ja nur gedacht. In Wirklichkeit, wenn ich meine Arbeitskraft verkaufe zum Beispiel, bin ich ja gezwungen, meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, wir abstrahieren, wir spalten das auf. Einerseits in die Umstände, die mich zwingen, meine Arbeitskraft zu verkaufen oder mein Haus zu verkaufen oder was sonst auch immer. Aber andererseits, sobald es verkauft wird, an jemanden zu denken, ja, was ich da an Geld als Gegenwert zu erhalte, das ist dem äquivalent. Da tritt völlig Unterschiedliches immer gleichzeitig auf. Das Gleiche geht bis hin zum Begriff des Staates und so weiter. Das heißt, da wir mittlerweile seitdem 150 Jahren so gewohnt sind, also nicht mehr zwei völlig verschiedene Dinge zusammenzudenken und das zu einer Synthese zusammenzuführen, wie es noch eben bei Hegel, bei Kant und Marx war, sondern nimmt immer entscheiden, also ist müssen oder sollen, ist der Oberbegriff Tisch nur ein rein nominaler Ausdruck oder existiert der wirklich? Da sagen die meisten natürlich existiert der Tisch als solcher oder der Löwe als solcher nicht wirklich. Aber in der Äquivalenzbeziehung existiert der Wert wirklich, obwohl er nicht erscheint, sondern in vermittelter Form erst im Preis, im Geld. Und das ist jetzt das Hauptargument, also das, ja, vielleicht entscheidende, also rein empirisch gesehen. In den 1970er Jahren, als ich in Berlin studiert habe, das war am Otto-Suhr-Institut, das galt damals als Kaderschmiede des SDS, gab es eben einen ganzen Haufen von Dozenten, die die ganzen Seminare damit beschäftigt waren, auszurechnen. Die haben sich dann das Sachverständigengutachten, so hieß das damals, der fünf Weisen vorgenommen, so ein dicker Wälzer von offiziellen Volkswirtschaftslehrern und haben dann die ganzen Daten, die statistischen Daten zusammengenommen und das dann in marxische Begriffe versucht zu transformieren und die Berechnungen anders zu machen. So dass, wenn Marx von Wert spricht und nicht von Preisen, wie die Volkswirtschaftler, dann praktisch bei ihnen das rauskommt, dass wie man die Preise in den marxischen Wert übersetzt. Dieses Problem nannte man das, es ist ein ganz berühmt-berüchtigtes Transformationsproblem. Das geht aber nicht. Ich hoffe, dass das jetzt, das sollte klar werden. Weil erscheinen, dass der Wert kann nur als Preis erscheinen. Er erscheint als nichts anderes. Man kann ihn, diesen Wert, das, was Marx Wert nennt und dann auch noch, was Marx Profit nennt, was Marx Produktivität nennt, was Marx den tendenziellen Fall der Profitrate nennt, alles Wissenschaftliche durchaus hergeleitet in seinem damaligen Wissenschaftsverständnis. Es lässt sich aber empirisch nicht aufhalten, weil das zwei völlig verschiedene Dinge sind. Ich muss, um mir die politische Ökonomie erklären zu können, von den Preisen ausgehen, die gezahlt werden, von dem, was wir wirklich tun, wenn wir tauschen. Und dann kommt Marx auf Seite 100 oder so zu der Feststellung, der Profit entsteht in der Zirkulation, also im Tausch. Er kann dort aber gar nicht entstehen, weil ja in dieser Zirkulationssphäre wird ja keiner übervorteilt. Oder wird keinem mehr. Also es entsteht ein Gewinn für alle, seltsamerweise. Es entsteht ein Profit, obwohl es nirgendwo etwas gibt. Das ist ein Mysterium, das heute auch noch kein Volkswirtschaftler erklärt hat. Es gibt ein Gleichgewichtsmodell, Ware und Geld, Inflation und so weiter abgerechnet. Dann müsste, wenn jemand Profit macht, müsste jemand anders Verlust machen, was aber im Grunde gar nicht geht. Und jetzt mal ganz kurz gesagt, im Grunde machen in einer kapitalistischen Gesellschaft alle Gewinne, aber wo kommt der denn her? Wenn immer nur dieselbe Menge Geld zu verteilen ist. Denn der Staat darf kein Geld drucken und so weiter. Das sind alles Fragen. Auf jeden Fall, woher der Profit kommt, ist empirisch nicht nachweisbar. Das kann man auch beim Sachverständigengutachten oder bei jeder Bundesbankstatistik der Volkswirtschaftslehre nachlesen. Sie können einem nicht sagen, wo denn das Wachstum herkommt, wenn man die Inflationsrate abzieht. Und um das jetzt, und dieses, also das ist jetzt der Antrieb, also Marx geht jetzt anders als Hegel in dem Sinne, sondern Hegel sagt, also er geht auf Kant ein, er sagt, Kant unterscheidet zwischen synthetischem und analytischem Urteil, und das ist falsch, oder zwischen praktischer und reiner Vernunft. Ich mache die Unterscheidung nicht mehr. Ich gehe vom Sein aus und entwirft eine ganz rein spekulative Philosophie. Und das ist zu Recht kritisierbar. Marx macht es anders. Marx sagt, ich gucke mir an, wie die Wirtschaft funktioniert, frage aber dann, wie kann zum Beispiel sowas wie Profit entstehen, und komme dann notwendigerweise zu dem Schluss, dass dort Dinge unterhalb der empirischen und logisch dem Satz der Identität folgenden Beziehungen ablaufen müssen, die eben nicht empirisch fassbar sind, die übersinnlich sind, die sinnlich übersinnlich sind. Und also bei Marx geht es jetzt nicht wie um die Hegelsche Spekulation, sondern Marx fängt, wie jeder Volkswirtschaftslehrer, jeder Volkswirt geht von der Wirklichkeit aus, wie getauscht wird, zu welchen Preisen getauscht wird, wie das verteilt ist und so weiter, und kommt dann zu dem Schluss, ich muss unbedingt Begriffe finden, solche wie den Löwen, der Wert ist so etwas, ein allgemeines, das ein Oberbegriff ist und trotzdem nicht erscheint, sondern nur in etwas anderes erscheint, eben als Preis. Und nur indem ich auf solche die empirische und logisch eindeutig berechenbare Wirklichkeit überschreitende Begriffe auch rekurriere, während ich die Wirklichkeit wissenschaftlich betrachte. Nur dann kann es mir gelingen, mit dieser Arbeit am Begriff einen Begriff von dieser Wirklichkeit zu bekommen. Also wieder zurück zu Wahrheit, Vernunft und so weiter. Es gibt also einen Bereich, der auch das, was wir statistisch erfassen können, logisch ableiten können, empirisch wahrnehmen können, wir können die Beziehungen, die dort auf dieser Ebene herrschen und uns beherrschen, wenn wir es auch so denken, wissenschaftlich denken, was ja gar nicht verkehrt ist, also es ist auch die das lässt sich aber nur als Ganzes erklären, wenn wir auf Begriffe zurückgreifen, wie Wert, Profit, Produktivität, die ganz anders hergeleitet werden, als das in der offiziellen Ökonomie geschieht. Und Wissenschaftskritik hieße dann eben, immer wieder die Wissenschaftler darauf aufmerksam zu machen, dass sie, wenn sie ihre empirischen Untersuchungen, von mir aus auch zum Klimaschutz oder sonst wo, vorlegen, immer von Wenn-Dann-Beziehungen ausgehen müssen, wobei aber die Wenn-Bedingung halt sich dieser, und das ist schon ziemlich einfach und platt gesagt, aber die Wenn-Bedingung entzieht sich dieser wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Die gehen zwar immer wieder dann darauf ein, übernehmen die, aber irgendwo bleibt es dabei stecken, dass man das Ganze, dass das Ganze eben etwas ganz anderes ist, als das, was eben das, als was es erscheint. Und wenn man das Ganze nicht Wert nennt, sondern Kapital, dann ist Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis, was diese gesellschaftlichen Beziehungen, die uns bekannt sind und die wir eingehen, transzendiert, überschreitet. Das heißt, das ist Die Kritik der politischen Ökonomie wäre dann in dem Sinne der Beginn oder der Anfang aller Kritik erst. Das heißt, ich muss erst die gesellschaftlichen Beziehungen aufrollen, um zeigen zu können, wo in der gängigen Weise der Haken steckt, um dann eben zeigen zu können, dass wir jetzt eben Begriffe brauchen, um die Beziehung von Ganzen, vom Besonderen und Allgemeinen, von Ganzen und Teilen erst erfassen zu können. Und das lässt sich nun mal nicht lehren, wie in der Akademie oder so. Das muss eigentlich jeder für sich immer selber machen. Die gesellschaftlichen Beziehungen, das, was wir wahrnehmen, transzendieren Momente so zu vergegenwärtigen, dass daraus nicht wieder irgendeine Verschwörungstheorie oder irgendwie eine reine philosophische Systematik entsteht, wo dann aus irgendeinem Uranfang, einem Urknall, alles sich nahtlos erklärt, so funktioniert das Ganze nicht. Sondern es geht immer darum, der Materialismus bei Marx besteht darin, auszugehen von dem, was tatsächlich erfahrbar oder nachprüfbar, beweisbar, wie auch immer ist, darin zu zeigen, dass sich ohne solche Begriffe wie den Wert, der nur als Gedankenging erscheint, nur als Identität für sich selber, das nicht möglich ist. Und das geht bis hinein in psychoanalytische Kategorien vom Ich und so weiter, die eben auch alle mit diesem zusammenhängen, aber dieses Ich, was jeder in sich, also wie Kant sagt, was meine tägliche Beobachtung immer begleiten muss, auch dieses Ich hat diesen Dreh. Weswegen man heute praktisch sagt, die Gehirnforscher sagen, das Ich ist eine Illusion. Kann ja sein, aber es ist die zentrale Illusion, mit der wir leben. Und die entsteht womöglich eben aus das empirische, transzendierende Moment. Und höchstwahrscheinlich ist es schlecht, wenn man das abschafft, denn das wäre der Tod. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt hier schon geredet habe. Ja. Ja, es ist. Nochmal. Es gibt, jetzt kann es, historisch ist es vielleicht am besten darzustellen. Also wenn man jetzt mal den Geschichtsbegriff, die Geschichte, was wir unter Geschichte verstehen, sich betrachtet, es kann keine marxistische Geschichtswissenschaft geben. Das wäre ja Blödsinn. Also Geschichte rekonstruiert, was geschehen ist, Ereignisse. Dafür gibt es Fakten und da muss man ziemlich viel drin rumspekulieren, klar, aber man darf dann natürlich nicht zu viel spekulieren. Weil man dann die Geschichte, also man konstruiert immer was, man interpretiert immer etwas, aber das ist ja natürlich nun nicht beliebig. Und was man aber eben in der Geschichte zeigen kann, ist, ich habe es schon erwähnt, ist eben, dass der Kapitalismus nur im westlichen Abendland entstanden ist, auf einem Gebiet, das ziemlich arm und verkommen war, ziemlich in der Niederlage im Vergleich zu umgebenden oder anderen Gesellschaften. Das fast zur gleichen Zeit zum ersten Mal weltweit gesellschaftlich also naturwissenschaftliche Gesetze entdeckt wurden und dass eben dort eben mit dem Kapital eine Gesellschaft entstand, die nennen viele imperialistisch oder kolonialistisch, die also ein Wirtschafts- und Ökonomie- und Politikmodell hervorgebracht hat, das mittlerweile alle erstreben. Also ein Reichtum, Marx nennt das in seinem ersten Satz, eine ungeheure Warensammlung produziert hat, die praktisch auch ihre Faszination auf jeden Erdenbürger ausgeübt hat. Und jeder möchte an dieser Warensammlung teilhaben. Und wie ist sowas möglich? Und diese Frage ist eben auch, man kann das als einfach beschreiben, man kann jetzt sagen, ja, das ist nun mal so. Aber es muss ja, also das ist ja irgendwie nicht befriedigend. Wie kommt es gerade hier im Westen, in diesem Gebiet, auf diesem kleinen Gebiet, das noch nicht mal richtig zusammenhängend war, zu dieser gewaltigen Dynamik der Entfaltung der Produktivkräfte, wie das einige nennen? Und das hängt wieder damit zusammen, meiner Meinung nach, dass eben in der Auseinandersetzung im Spätmittelalter, im frühen Neuzeit, eben in der Auseinandersetzung in der Beziehung zwischen Allgemeinbegriff und dem, was er an Besonderheiten hat, ich erinnere an den Oberbegriff Tisch und diesen Tisch, darüber gab es unendlich viele Auseinandersetzungen bis hin zu ziemlich handfesten Auseinandersetzungen, die so in anderen Gegenden zwar auch ein bisschen stattgefunden haben, weil Aristoteles das auch kurz behandelt, aber nicht in dieser Form, wie das hier passiert ist. Und wenn man jetzt, das ist wieder ein Riesensprung, aber wenn man jetzt zum Beispiel das katholische Trinitätsdogma nimmt, dieser eine Gott, der zugleich drei Personen sein soll, und darüber die Auseinandersetzung, die darum stattgefunden hat, ob man das rational begreifen kann oder ob das vernünftig ist, Gott als eine Person, die zugleich drei ist, zu betrachten. Wenn man dieses Trinitätsdogma jetzt nochmal etwas historisch gefasst auf den Investiturstreit, auf die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat in dieser Gesellschaft anwendet, dann hat man, glaube ich, so eine Spur, wie man diese historischen Sachen aufdröseln kann, wie man im Übrigen auch bei Marx die vielen Stellen aufdröseln kann, in der er von der Trinität spricht. Bei Hegel ist es sowieso klar, für den ist die gesamte Weltgeschichte ein einziges entfaltetes Trinitätsdogma. Das muss irgendwie damit zusammenhängen, was Marx damit meint, wenn er sagt, dass das Geld schon existiert, obwohl es gar nicht da ist. Man kann jetzt auch sagen, Heidegger spricht vom Sein. Und das Seiende ist es, macht auch genau denselben Unterschied. Das heißt, es geht nicht um, jetzt welcher Philosoph hat nun Recht oder so, sondern Marx und Heidegger reflektieren auf dasselbe Problem. Ein rein gedankliches Ding ist zugleich auch sein anderes, eben rein seiend, ein Seiendes, ein Daseiendes. Und dieses Sein ist nicht nur bloß nominal, der Tisch, der Löwe, der allgemeine Löwe ist nicht nur nominal, der Wert ist nicht nur nominal, aber er bleibt unerkannt, er bleibt hinter den Erscheinungen drin stecken. Es erscheinen immer nur Preise, nie Werte. Es erscheinen immer nur Gewinne, Überschüsse, Erspartes, aber nie Profit. Wohin der geht, das ist jetzt eine längere Auseinandersetzung mit der, aber der Profit erscheint nicht. Was dort in der Bilanzen der Unternehmen erscheint, ist der, und der Trinitätsdogma, Psychoanalyse könnte ich jetzt auch noch hinzunehmen, und dieses Es kumuliert alles in diesen ersten 100 Seiten von Marx, wo er zeigt, anhand banaler Umformungen, dass wenn ich tausche, eigentlich schon immer das Geld da ist. Wenn heute Tauschringe gemacht werden und kein Geld existiert, würde Marx sich halb krank lachen, weil das Geld da ist. Nur nicht empirisch. Es gibt jetzt in Griechenland, habe ich gehört, gestern oder so, gibt es sogar Leute, die Banken, die nennen sich sogar Banken, die eben die Zeit verwalten. Das heißt, eine Stunde Gitarrenunterricht ist eine Stunde Kochkurs. Da wird das eben auf die Zeit bezogen. Das macht Marx in gewissem Maße auch. Nur ist das wieder auch wieder was für die. Das, was die Zeit nennen, ist nichts anderes als eine andere Form von Geld. Aber empirischem Geld. Eben gemessene Zeit. Die abstrakte Arbeit, mit der Marx dann hinterher den Wert versucht zu messen, um zum Profit zu kommen, der beruht auch auf Zeit, aber eben auf Lebenszeit. Also nicht, und setzt diesen ganzen Preis und den ganzen Kram voraus. Wie gesagt, immer, die Kritik der politischen Ökonomie ist der Anfang aller Kritik. Genauso wie wenn ich Kritik betreiben will, muss ich erstmal alle Religionen, wie Marx an anderer Stelle sagt, ist eben die Voraussetzung aller Kritik die Kritik der Religion. Denn wenn ich diese Kritik nicht leiste, dann schleichen sich die Marotten, die die Religion hat, in mein Gedenken ein. Genauso ist es mit der Wissenschaft. Also diese Kritik der empirisch stattfindenden Wissenschaften an den Universitäten ist die Voraussetzung aller Kritik erst. Und diese Kritik, die kann man nicht lernen. Da gibt es keine Leser, die lässt sich nicht berechnen, die lässt sich nicht sein, sondern die lässt sich nur begreifen. Und man muss sie immer wieder neu aus verschiedensten Richtungen, verschiedensten Fassungen wieder angehen, damit die nicht verloren geht. Um die geht aber diese Ebene, die droht seit 150 Jahren, also seit Comte, Max Weber, Niklas Luhmann und Foucault erst recht, ist diese Ebene weg. Also als kritische Ebene. Bei Heidegger erscheint eben nur noch Sein und Seiendes und keinerlei Vermittlung mehr, keinerlei Geld mehr, keinerlei Tausch mehr. Das ist dann alles weg. Bei Foucault ist das alles Macht und die Ereignisse und so weiter. Aber das machen wir dann später ein anderer Mal. Kritik setzt eben voraus, dass ich eben zeigen kann, dass wenn diese Gesellschaft, so wie sie ist, als schlechte transzendiert werden soll, dann muss ich mich damit beschäftigen, was das Geld hier und der Staat hier da anrichten. Ausdruck, wovon die sind. Nämlich von diesem Warentausch, von der Existenz von Waren überhaupt. Und sobald Waren existieren, existiert auch das. Getauscht wurde schon immer, sagt er dann. Und jetzt ist die Möglichkeit, wie kann ich das trotzdem transzendieren? Wie ließe sich eine kommunistische Gesellschaft aufbauen, die jetzt nicht so fragt, ja, wie mache ich denn das praktisch mit der, übernehme ich die Weltbank oder richte ein IWF ein oder einen Gesamtstaat oder sonst was? Das sind alles völlig irrelevante Fragen. Ich muss eine Antwort auf die Frage, ist eine Synthesis, eine gesellschaftliche Synthesis von Individuen möglich, die nicht auf Geld oder Kapital oder Staat beruht. Und das kann man jetzt natürlich so, das muss man, ist das dahingehauen. Das setzt aber eben unendlich viel Arbeit an diesen Sachen. Wie wird Wissenschaftstheorie betrieben? Was machen die Psychologen? Was machen die Volkswirtschaftler? Und inwiefern übertragen sie eben das, was man bei Naturwissenschaftlern ja noch akzeptieren kann, wenn sie sich auf die Natur beschränken, das ist ein Satz der Identität, ohne den Satz der Identität und ohne die empirische Verifikation der Hypothesen wäre eben Naturwissenschaft, ohne die Modelle, ohne die Wenn-Dann-Beziehungen wäre das alles nicht möglich. unser Denken, wenn wir tauschen, funktioniert aber nicht nach diesen Gesetzen. Die setzt die Identität, das Identische, die Möglichkeit zum Begriff von Identität erst. Dass wir uns als uns selbst gleiche oder mit, dass wir den Gegenstand als mit sich selbst identisch fassen können überhaupt. Dass Naturwissenschaft erst möglich ist, das steckt alles irgendwie in diesem Wertbegriff drin. Und was für die Naturwissenschaft ja ganz in Ordnung ist, ist von mir aus, also sollen sie zum Mond fliegen, aber das ist, kann kein Modell dafür abgeben, wie ich Gesellschaft oder Individuen oder sonst irgendwie fassen kann, wie ich die Begriffe fassen kann, die die Bedingung der Möglichkeit dafür erst sind, dass wir so denken, wie wir denken. So, jetzt bin ich ganz abgedriftet. Möglichkeit zu rauchen wäre das mal. Wir können doch natürlich eine Raucherpause vorschieben. Ja, das wäre mir recht. Dann machen wir einfach ein bisschen Pause und kommen schon gemeint, wenn man sowas fragt.